Rasumichin aber blickte endlich Avdotja Romanowna mit etwas mehr Mut an. Er hatte sie während des Gesprächs öfters mit einem Blick gestreift, aber nur zaghaft und immer wieder seine Augen gleich abgewandt. Avdotja Romanowna hatte sich bald an den Tisch gesetzt und aufmerksam zugehört. Bald war sie wieder aufgestanden und nach ihrer Gewohnheit mit gekreuzten Armen und zusammengepressten Lippen im Zimmer auf- und abgegangen, nur zuweilen Fragen stellend, ohne ihre Wanderung zu unterbrechen und wie in Gedanken versunken. Auch sie hatte die Gewohnheit, nicht bis zu Ende zuzuhören. Sie trug ein dunkles Kleid aus leichtem Stoff, um den Hals aber war ein weißes, durchsichtiges Tüchlein geschlungen. Aus vielen Anzeichen hatte Rasumichin bald ersehen, dass die beiden Frauen sich in den dürftigsten Verhältnissen befanden. Wenn Avdotja Romanowna wie eine Königin gekleidet gewesen wäre, hätte er sich vor ihr vielleicht gar nicht gefürchtet. Jetzt aber hatte sich vielleicht gerade aus dem Grunde, weil sie so ärmlich gekleidet war und weil er die ganze Armut ihrer Verhältnisse erriet, in sein Herz eine gewisse Angst eingeschlichen, und er begann sich vor jedem seiner Worte und vor jeder Bewegung in Acht zu nehmen, was für einen Menschen, der ohne dies sich nicht traute, natürlich sehr beengend war. »Sie haben viel Interessantes über den Charakter meines Bruders gesagt und haben es unparteiisch gesagt. Das ist gut. Ich dachte, Sie schwärmten für ihn«, bemerkte Avdotja Romanowna mit einem Lächeln. »Wahrscheinlich ist auch das richtig, dass eine Frau an seiner Seite sein sollte«, fügte sie nachdenklich hinzu. »Das habe ich nicht gesagt, aber Sie haben vielleicht auch darin recht. Nur, was? Er liebt doch keine. Vielleicht wird er auch nie eine lieben«, schnitt Rasumichin kurz ab. »Soll das heißen, dass er dazu unfähig ist? Wissen Sie, Avdotja Romanowna, dass Sie Ihrem Bruder auffallend ähnlich sind? Sogar in allem?« platzte er plötzlich heraus, zu seiner eigenen großen Überraschung. Aber da fiel ihm ein, was er ihr soeben über den Bruder gesagt hatte, und er wurde rot wie ein Krebs und fürchterlich verlegen. Avdotja Romanowna musste bei seinem Anblick hell auflachen. »In Bezug auf Rodja könnt ihr beide euch irren«, meinte Pulcheria Alexandrowna etwas verletzt. »Ich rede nicht von dem, was jetzt ist, Dunetschka. Das, was Pjotr Petrowitsch in diesem Brief schreibt und was wir beide annahmen, kann unwahr sein. Aber Sie können sich nicht vorstellen, Dmitri Prokofitsch, wie fantasievoll er ist. Und, wie soll ich es sagen, wie launenhaft. Ich habe mich nie auf seinen Charakter verlassen können, selbst als er erst 15 Jahre alt war. Ich bin überzeugt, dass er auch jetzt plötzlich irgendetwas tun könnte, woran keiner je gedacht hat. Wir brauchen nicht weit zurückzugreifen. Ist es Ihnen bekannt, wie er mich vor anderthalb Jahren überraschte, erschütterte, ja fast zu Tode erschreckte, als er diese... wie hieß sie noch, die Tochter der Hausfrau, dieser Sarnizin, heiraten wollte?«